schon wieder Bock zum Bauer ins Quartier, halt schon wieder Bock. Der Bauer hat ne wunderschöne Tochter, der Bauer hat ne wunderschöne Tochter, halt schon wieder Bock, halt schon wieder Bock, ne wunderschöne Tochter, halt schon wieder Bock. Die möchte ich gerne haben, Bauersmann. Die möchte ich gerne haben, ein Schopf wieder rum, ein Schopf wieder rum. Die möchte ich gerne haben, ein Schopf wieder rum. Bauersmann, wie groß ist dein Vermögen?